Ist's wahr, dass Jesus starb für mich und büßte meine Schuld, dass Gottes Sohn am Kreuz verblich, o wundersame Huld. An dem Kreuz brach der Morgen mir an und des blinden Auge ward aufgetan. Denn ins Herze ließ ich den Heiland ein, Hosianna, nun ist der Friede mein. Trug meine Sünd das Gotteslamm, galt mir sein Schmerzensschrei. Dann seh ich erst am Kreuze stand, was Gottes Liebe sei. An dem Kreuz brach der Morgen mir an und das blinden Auge ward aufgetan. Denn ins Herze ließ ich den Heiland ein, Hosianna, nun ist der Friede mein. Die Schuld mit Tränen Heiland kann ich nie dir zahlen. Jesus, nimm mich selber an, es ist alles, was ich hab. An dem Kreuz brach der Morgen mir an und das blinde Auge ward aufgetan. Denn ins Herze ließ ich den Heiland ein,